von deiner scheiß Gangland ist nobody real. Money. Mach lieber paar Fotos wie Touris aus England von Lucian und mir. Vor Füß gestapelt, Hotelzimmer W, Barceloneta, ich esse für viel. Legale Gelder durch Blätter und geh mal, du redest, ich fliege, lag leider krepiert. Modus, wo du red nicht mit mir, unter Fotos, Kommentare krieg ich von dir. Große Worte, keine Taten von dir, bitte Bruder, nimm die Ratten von mir, tot. Loco bin Flow, sein Vater, Mentalität gang gang. Scheiß auf den Film von damals, vorankommen und nicht rum hier. Loco bin Flow, sein Vater, Mentalität gang gang. Scheiß auf den Film von damals, vorankommen und nicht rum. Hoch zu den Stars, Loco Dinho, Gaucho Tocat, Loco Dinho. Hoch zu den Stars, Loco Dinho, Gaucho Tocat, Loco Dinho. Loco Dinho, Loco Dinho. Hoch zu den Stars, Loco Dinho, Gaucho Tocat, Loco Dinho. Loco Dinho, Loco Dinho. Brutal. Ich bin nicht wie du, ich denke global. Ich bin nicht wie du, ich komme frontal. Ich bin nicht wie du, denn ich werde brutal. Hoch zu den Stars, Loco Dinho. Gaucho Tocat, Loco Dinho. Hoch zu den Stars, Loco Dinho. Loco Dinho, Loco Dinho. Loco, Loco, Pakete verschwinden hier, Hokus Pokus. Im Viertel ist Floß hoch, Stapel Fokus. Vor der Soko tonlos, Oros Bussus. Ah, mein Sound lässt Psychokanten tanzen. Neunte Klasse, 2 Kilogramm im Ranzen. Ich verschieb das Remetta im Dreieck, man könnte denken, ich wäre mit Ilos am Handeln. Nein, kein Personenschutz, hier im Drogensumpf machst du Solo Mios. Und nebenbei mit Loco Dinho, Klassiker wie Osole Mio. Komm nicht mit deinen Stories, deinen Märchen. Warum hör ich kein Wort mehr ohne dein Herrchen? Du Hund! Der Bandstern auf der Motorhaube zeigt, dass ich nach großem Haus bin. Geld zählen ohne Pause. Hoch zu den Stars, Loco Dinho. Gaucho Tocat, Loco Dinho. Hoch zu den Stars, Loco Dinho. Gaucho Tocat, Loco Dinho. Loco Dinho, Loco Dinho. Hoch zu den Stars, Loco Dinho. Gaucho Tocat, Loco Dinho. Loco Dinho, Loco Dinho. Brutal. Ich bin nicht wie du, ich denke global. Ich bin nicht wie du, ich komme frontal. Ich bin nicht wie du, denn ich bretter brutal. Hoch zu den Stars, Loco Dinho. Gaucho Tocat, Loco Dinho.